noch ein Zug. Ich brauche mehr, denn ich bin leer. Frag mich warum, herrscht dieses Vakuum in meinem Bauch und im Herzen auch. Ich weiß nicht Bescheid, tut mir sehr leid. Ich bin nie voll, auch wenn ich sein soll. Frag nicht wieso, bin ich nie wirklich froh. Nicht mal zufrieden bin ich geblieben. Wüsste ich den Grund, würd ich gesund.